Heute auf Radio Marabu das Special zu Harper Lee. Rund um ihre Bücher, wer die Nachtigall stört und geh hin und stelle einen Wächter. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Europe's Alternative Radio. Das ist falsch. Europe's Alternative. Wir kommen zur ersten Stunde des Specials rund um die Autorin Harper Lee und beginnen mit 30 Minuten Musik nonstop, die euch richtig einstimmen sollen. Ella Fitzgerald mit Louis Armstrong aus Poggy and Bess. Nat King Cole, Otis Redding, Percy Sledge sowie abgeschlossen von den Four Tops. Reach out, I'll be there. Vielleicht denken Sie dabei an Atticus. You is my woman now. You is. And you must laugh and sing and dance for two. Instead of one, want no wrinkles on your brow, no how, because the sorrow of the past is all done. My best, the real happiness is just begun. Summertime and winter time, this you got your man. Oh yes, your woman now. Mama, this is it. Oh, my poor

Radio Marabu. Soul Music. Right on! Information that I hear you cutting through the grain. There's always a place I know that I can trust to lift this spirit up. Oh, radio, I can forget myself and push the hurt away. Ooh, radio, I can forget my world and dream of better days. Radio, radio. Let my mind flow, forget. I can't. das ist die 19-jährige Hannah Rogers. Jetzt auf Marabu mit ihrem Song Fall In. El Sunrise, der bayerische Liedermacher, jetzt auf Marabu mit seinem Song Globuli. Mein Schiff liegt heut gut im Wind, nimmer lang und alles ist gut. Am Horizont sieg ich schon lang, spür schon jetzt, wie gut es tut. Denn jetzt kommt die Zeit, wer Pumperks und wir immer war. Insel voller Wunder und voller Harmonie. Oi, weiß schon, wollt ich da hin. Insel voller Wunder und voller Energie. Und gleich bin ich da in Globuli. Wachsen Gurteln so weiß wie Schnee, die schmecken sehr sonsam gesund. Die machen mich heil und neu und schön, a Handvoll ist schon in meinem Mund. Insel voller Wunder und voller Harmonie. Oi, weiß schon, wollt ich da nie. Insel voller Wunder und voller Energie. Endlich bin ich da in Globuli. In Globuli. In Globuli. Oi, weil schon heute die da. Globuli. Alternative Music. Nobody move. ihre Bücher »Wer die Nachtigall stört« und »Geh hin und stelle einen Wächter«, die überraschende Veröffentlichung des Sommers 2015. Findet den Marabu Sommerhit 2015. Vorschlag 1, Elliot Schneider. Sometimes I think that your mind is hidden from even you. I think you love me, but you don't know it all. Vorschlag 2, Circa Way. Vorschlag 3, die Zöllner. Marabu Sommerhit 2015. Marabu. Elliot Schneider, Soccer Race, Die Zöllner. Gebt eure Stimme ab. Es gibt CD-Pakete zu gewinnen. Mailt an info@radiomarabu.de. Es ist Sommerzeit und deswegen wichtig für alles läuft die Aktion Hund im Backofen. Die Informationskampagne von Tasso. Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit vieler Hundehalter führt dazu, dass immer wieder Hunde im Sommer im Auto sterben müssen. Den wenigsten Tierhaltern ist bewusst, dass innerhalb weniger Minuten die Temperaturen bei gemäßigten 20 Grad Außentemperatur im Auto auf lebensbedrohliche Temperaturgrade ansteigen. Deswegen lassen Sie Ihren Hund niemals alleine im Auto zurück, auch nicht bei ein paar Zentimeter runtergekurbeltem Fenster. Es könnte eine tödliche Falle sein. Wenn Sie ein Tier in Not sehen, verständigen Sie sofort die Polizei und handeln Sie. Sie könnten ein vierbeiniges Leben retten. Sommerradio Marabu. Radio Marabu. Hallo, hier ist Jürgen Walter auf Radio Marabu. Aber war das ganz anders. Da war mit einem Typen auf der Bühne. Mir war völlig klar, dass das der Siegertitel ist. Heute müssen wir sprechen mit Mitten im Leben. Gäste im Kessel Buntes, im Weihnachtskessel, aufgepumpt mit viel, viel, viel Prominenz und ich durfte sie alle ansagen, Bago zum Beispiel aus Holland, You and Me. Oh, baby, can't you see? I want to talk it over. Ja, wir haben, als wir es aufgenommen haben, saß die Gisela Steinigert im Studio mit und die sollte auch mal diese zwei Zeilen, weil die würden mir so schlecht über die Lippen kommen. Aber schön, dass du zwei mal so singen, wie sie das singen würde. Kann ich doch gar nicht, das ist ja blödste Schwachsinn, oder? Dann mach doch mal einfach so. Und schwupp, und schon hatten wir sie auf dem Band. Schreck, ihr habt das doch drauf gelassen, natürlich. Aber das ist ja der Witz an der Sache. Dann moderieren wir jetzt Jürgen Walter featuring Gisela Steinigert. Heißt du? Ich hab die Worte wieder. Hallo, ich bin Jürgen Walter auf Radio Marabu und ich habe die freundliche Aufgabe, die ehrenvolle Aufgabe, Musik zusammenzustellen und Ihnen zu zeigen, die mir gefällt, die mir imponiert. Also viel Vergnügen auf Radio Marabu. On shortwave, this is Radio Marabu. Reports are welcome. Send reports to info@radiomarabu.de. That is info@radiomarabu.de. Sommerradio Marabu. Alle Sender sagen, sie spielen mehr Abwechslung und spielen immer dasselbe. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Radio Marabu sagt die Wahrheit. Radio Marabu spielt immer dasselbe. Europe's Alternative Music. Immer dasselbe. Sommerradio Marabu. Marabu. Heute im Fokus die US-amerikanische Schriftstellerin Harper Lee, die für das literarische Ereignis dieses Sommers gesorgt hat. Vor 55 Jahren erschien ihr Welterfolg, Wer die Nachtigall stört, der zu so etwas wie Amerikas Nationalroman wurde. Nun erscheint im Sommer 2015 ein weiteres Buch Harper Lees, Gehe hin, stelle einen Wächter. Wir wollen die Geschichte nachzeichnen und stellen euch zudem beide Bücher etwas näher vor. Jahrzehntelang gab es von Harper Lee einzig dieses Buch, ihren 1960 veröffentlichten Roman »Wer die Nachtigall stört«, »To Kill a Mockingbird«. für den Harper Lee 1961 den begehrten Pulitzer-Preis erhielt. Das Buch wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt, weit über 40 Millionen Mal verkauft und gehört sicherlich zu den meistgelesensten Büchern weltweit. Die Verfilmung mit Gregory Peck als Atticus kennt sicherlich jeder Filmfreund. Im Juli erschien nun ein weiteres Buch Harper Lees, Gehe hin, stelle einen Wächter. Das eigentliche Erstlingswerk der Autorin. Das Manuskript galt jahrelang als verschollen. Macomb was a tired old town, even in 1932 when I first knew it. Somehow it was hotter then. Men's stiff collars wilted by 9 in the morning. Ladies bathed before noon, after their 3 o'clock naps. And by nightfall were like soft tea cakes with frostings of sweat and sweet talcum. A day was 24 hours long, but it seemed longer. There was no hurry, for there was nowhere to go, nothing to buy, no money to buy it with. Although Macomb County had recently been told that it had nothing to fear but fear itself. To Kill a Mockingbird hat das kleine amerikanische Städtchen Monroeville im Bundesstaat Alabama, die Heimatstadt Harper Lees, weltberühmt gemacht. Im realen Monroeville gibt es nicht so viel, was bemerkenswert wäre, bis auf Harper Lee. Sie wuchs dort auf, unter anderem zusammen mit Truman Capote. Beide wollten Schriftsteller werden, verfassten ihre ersten Texte auf der Schreibmaschine von Harper Lees Vater, einem Rechtsanwalt. Capote ging nach New York und stieg bald zum literarischen Star auf, während Lee zunächst mit ihren Texten wenig Erfolg hatte. 1956 ermöglichten ihr wohlhabende Freunde, sich alleinig dem Schreiben zu widmen. Sie zog sich zurück und schrieb bis tief in die Nacht hinein und lieferte ihr erstes Manuskript, das nun wieder aufgetauchte »Geh hin, stelle einen Wächter« ab. Die Literaturagenten waren begeistert vom offensichtlichen Talent der Autorin, äußerten aber Bedenken wegen des Gegenwartsbezugs, denn zum Zeitpunkt der Manuskriptabgabe 1957 kämpfte der Kongress gerade mit dem Bürgerrechtsgesetz. Lee sollte die Handlung überarbeiten und in die Zeit von Scouts Kindheit in die 30er Jahre zurückversetzen. Lee setzte sich erneut an ihre Schreibmaschine und legte 2 Jahre später To Kill a Mockingbird vor, das zu Amerikas Nationalbuch wurde. Sie hören dazu Reverend Thomas Butts aus Monroeville. She wrote the book that explained us to ourselves. And she put it in a beautiful story. In den USA gehört das Buch zur Pflichtlektüre an Schulen und Universitäten. Viele Literaturbegeisterte lesen die Nachtigall immer und immer wieder. Sicherlich nicht ohne Grund. Wir hören dazu Englischprofessorin Belinda Bird Murphy und Autor James McBride. To Kill a Mockingbird is an easy read. And not only is it an easy read as far as it's enjoyable, it's simply written, but it's powerfully written. What other writer during that time was willing to take on this subject with the kind of honesty and integrity that that she did? What other white writer? I can't think of anyone. Die Geschichte aus der Perspektive des 6-jährigen Mädchens Scout, das über seine Kindheit, einen Sommer in Macomb, Alabama, zusammen mit ihrem Vater Atticus und dem 9-jährigen Bruder Jem erzählt. Es ist die Zeit der Depression, aber trotz der wirtschaftlichen Not im heißen Sommer des amerikanischen Südens wachsen die Kinder vergnügt und behütet auf. The world never seems as fresh and wonderful, as comforting and terrifying, as good and evil, as it does when seen through the eyes of a child. For a writer to capture that feeling is remarkable. And perhaps that is why one book in the last few years has been so warmly embraced by tens of millions of people. To Kill a Mockingbird, winner of the Pulitzer Prize and just about every other award a book can win. And now, happily, To Kill a Mockingbird becomes a motion picture and its memorable characters come vividly alive. Die Welt der beiden Geschwister wird von ihrem alleinerziehenden Vater, dem Anwalt Atticus Finch, zusammengehalten. Atticus ist für die Kinder Freund, Vertrauter, Lehrer und Autorität. Ihre besondere Erziehung erhalten sie von ihm. Sein Denken, seine gesamte Haltung sind schlicht, klug, geradlinig, integer, mutig und zeitlos. You just learn a single trick, Scout. You get along a lot better with all kinds of folks. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Sir? Till you climb inside of his skin, walk around in it. Go. You know what a compromise is? Been in the law? No. It's an agreement reached by mutual consent. Now, here's the way it works. You concede the necessity of going to school. We'll keep right on reading the same every night, just as we always have. Is that a bargain? Dass gegenseitiger Respekt und Achtung dem anderen gegenüber essentiell sind, das gibt Atticus seinen Kindern mit auf den Weg. Wo der Titel des Buches herrührt, erzählt er den Kids beim gemeinsamen Essen. Wir hören das Original-Filmzitat. I remember when my daddy gave me that gun. He told me that I should never point at anything in the house. And that he'd rather I'd shoot at tin cans in the backyard. But he said that sooner or later he supposed the temptation to go after birds would be too much. And that I could shoot all the blue jays I wanted if I could hit them. But to remember, it was a sin to kill a mockingbird. Why? Well, I reckon because mockingbirds don't do anything but make music for us to enjoy. Don't eat people's gardens. Don't nest in the corn cribs. They don't do one thing but just sing their hearts out for us. Das Buch spielte in den wirtschaftlich zerrütteten Zeiten der Depression. Die Menschen behielten jedoch trotz aller Armut ihren Stolz. Und Atticus besitzt sagenhaftes Fingerspitzengefühl und Empathie für seine Mitmenschen. Scout, pass mal genau auf. Wenn Mr. Cunningham nochmal erscheint, dann ruf mich lieber nicht. Willst du ihm nicht Danke sagen? Das will ich schon. Es ist ihm peinlich, wenn man ihm dankt. Publikum und Kritiker lieben dieses Buch wegen seiner unvergesslichen Figuren, Szenen und Bilder, seiner kunstvollen Sprache und atmosphärischen Beschreibung des heute weitgehend verschwundenen amerikanischen Südens. That's Scout. Some people call her Jean Louise Finch, but she insists on Scout. And that's her brother, Jim. Just a boy until the day he learns there is evil in the world. Atticus! And Atticus Finch, the father, whose devotion to justice places him and his children in jeopardy. Scout und Jem, Atticus und Calpurnia, Boo Radley und Dill werden zu einer Familie, die man hochschätzt und immer wieder gerne um sich hat. Ein Buch, das man so immer wieder regelmäßig lesen muss. Jem? Yeah? How was I with Mom and Dad? Two. How old were you? Six. Older than I am now? Mm-hmm. Was Mama pretty? Mm-hmm. Was Mama nice? Gregory Peck in seiner sicherlich wie auf den Körper geschneiderten Rolle, die er unvergessen darstellte. It was a true middle-class American small-town story, and those were my beginnings. On top of that, I was very much in sympathy with the lawyer who risked his personal reputation, his law practice, and even his personal safety and that of his children. In defending a Negro accused of rape in the South in the year 1931. I just seemed to fit right into the part without having to work too hard at it. And the emotions were there all the time. We had that wave of emotion that went from start to finish. Die Vorlage zur Figur des Dill lieferte übrigens Truman Capote, der ein Jugendfreund Harper Lees war. I'm Charles Baker Harris. I can read. You got anything needs reading, I can do it. How old are you? Four and a half. Going on seven. You look right puny for going on seven. I'm little, but I'm old. Folks call me Dill. Viele der Themen, die das Buch anspricht, sind leider zeitlos. Rassendenken, Endstirnigkeit, Vorschnelles Urteilen über Dritte, aber auch Mut und Gerechtigkeit, für die gerade Atticus immer wieder einsteht. Alle Menschen sind gleich, zumindest vor Gott und vor Gericht. Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. I'm no idealist. To believe firmly in the integrity of our courts and of our jury system, that's no ideal to me. That is a living, working reality. Ein weiteres Thema: Vorurteile, nicht nur was Hautfarbe und vorschnelle Urteile gegenüber anderen Menschen angeht. Atticus vertritt vor Gericht den schwarzen Tom Robinson, der angeblich ein weißes Mädchen vergewaltigt haben soll. Die Kluften zwischen Schwarz und Weiß sind tief. The evil assumption that all Negroes lie. All Negroes are basically immoral beings. All Negro men are not to be trusted around our women. An assumption that one associates with minds of their caliber, and which is in itself, gentlemen, a lie, which I do not need to point out to you. And so, a quiet, humble, respectable Negro who has had the unmitigated temerity to feel sorry for a white woman has had to put his word against two white peoples. The defendant is not guilty. But somebody in this courtroom is. You felt sorry for her? A white woman? What is it, Scott? Atticus, do you defend niggers? Don't say nigger, Scout. I didn't say it. Cecil Jacobs did. That's why I had to fight him. Scout, I don't want you fighting. I had to, Atticus. I don't care what the reasons are. I forbid you to fight. Yes. Anyway, I'm simply defending a Negro, Tom Robinson. Scout, there are some things that you're not old enough to understand just yet. There's been some high talk around town to the effect that I shouldn't do much about defending this man. If you shouldn't be defending him, then why are you doing it? If you shouldn't be defending him, then why are you doing it? For a number of reasons. The main one is that if I didn't, I couldn't hold my head up in town. I couldn't even tell you or Jim not to do something again. Let's go. You're going to hear some ugly talk about this in school. But I want you to promise me one thing, that you won't get into fights over it, no matter what they say to you. Auf der anderen Seite sehen wir Calpurnia, das schwarze Hausmädchen der Familie Finch, die den Haushalt schmeißt und sich zudem um die Kinder kümmert und sie liebevoll, aber streng mit Atticus zusammen erzieht. Scout? What? Come out here, I want to talk to you. That boy is your company. And if he wants to eat up that tablecloth, you let him, you hear? And if you can't act fit to eat like folks, you can just sit here and eat in the kitchen. Wir lernen den mysteriösen Boo Radley kennen. Er bereichert die Gedankenwelt der Kinder immens. Boo verlässt nie das väterliche Haus und die Kinder haben ihn daher auch noch nie zu Gesicht bekommen. Als Mutprobe gilt es, an sein Haus zu klopfen. Viele Gerüchte ranken sich um Boo Radley, der als Junge mit einer Schere auf seinen Vater losgegangen sein soll. Wir begegnen hier auch übelster Engstirnigkeit. Die Familie Radley ist Klatschthema des Ortes. Dill, I don't want you playing around that house over there. There's a maniac lives there and he's dangerous. See? Es ist herzzerreißend, wenn wir mit Scout am Ende der Geschichte Boo endlich kennenlernen dürfen und erfahren, dass dieses lichtscheue Wesen die Kinder immer beschützt hat. Wieso und warum wollen wir hier nicht verraten? Lest selbst. Aber wir hören einen kurzen Filmausschnitt. Miss Scout, you think you could tell us what happened? I don't know. All of a sudden, somebody grabbed me, knocked me down on the ground. Jim found me then. Then Mr. Yule, I reckon, grabbed him again. And Jim hollered. Then somebody grabbed me. Mr. Yule, I guess. Somebody grabbed him. And then I heard someone panting and coughing. Then I saw someone carrying Jim. Well, who was it? Well, there he is, Mr. Tate. He can tell you his name. 1961 wurde Wer die Nachtigall stört mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet und spätestens seit der Verfilmung mit Gregory Peck in der Hauptrolle des Atticus kannte man Wer die Nachtigall stört auch außerhalb der USA. Die Rolle des Atticus Fink war für Peck sicherlich eine der wichtigsten, die auch ihn selbst widerspiegelte. Well, I know that one thing I'm going to be remembered for, and it's probably going to be the lead line in my obit, is Oscar for To Kill a Mockingbird. More people remind me of that and talk to me and write to me than about any other film. So I'll almost settle for that, because maybe that was the closest thing to the real me, To Kill a Mockingbird. But as a working actor who always gave it his best shot and did the best he could and tried to give the people their money's worth, I'll settle for that too. An Gregory Pecks Darstellung des umsichtigen, liebevollen und mutigen Anwalts und Vaters, der seine Kinder vor allen bösen Dingen der Welt schützen möchte, mussten sich sicherlich viele Väter und Männer der Südstaaten messen lassen. There's a lot of ugly things in this world, son. I wish I could keep them all away from you. That's never possible. Die Geschichte trug sehr viele autobiografische Züge und Harper Lee war auch an der Entstehung des Films nah dran. Also gibt es auch dort viele kleine Dinge, die sozusagen authentisch sind. Harper Lees Vorlage für Atticus war ihr eigener Vater, der als Rechtsanwalt tätig war. Welche Rolle seine Uhr dabei spielte, erzählt Gregory Peck. I had visited Monroeville and I'd gotten acquainted with him and I borrowed a mannerism and he did have a habit of fiddling with that watch which he had in his, strung across from one vest pocket to the other through the buttonhole in the middle. And he did it in the courtroom. And I borrowed that mannerism in the trial scene, not with his watch, with a prop watch. A fiddle with that watch and give me time to think straight. And after he died, unfortunately, he did not live to see the film. She gave me his watch. Harper gave me his watch. Gregory Peck erhielt für seine Rolle als Atticus Finch den Oscar. Niemand geringerer als Sophia Loren übergab ihn damals. It is my privilege to present the Oscar for the best performance by an actor. Now, the winner is Gregory Peck in To Kill a Mockingbird. Thank you, fellow Academy members. Thank you, Harper Lee, Alan Pakula, Robert Mulligan, Russ Harlan, all of my good friends and associates at the studio. Thank you, members of the press, who cover the local scene, critics, columnists across the country who approved of my work and said so. And I want to thank my family, my good close friends, who have lent me inspiration and moral support and affection. Thank you very much. remember hearing my name called out for the Oscar and in a daze walking up the aisle, and I had in my hand a gold watch that Harper Lee, the author, had given me, which her father had carried in the courtroom for 35 years, and she'd given it to me. And then up on the stage was none other than Sophia Loren, with a hug and a kiss and a gold statue. So that was a nice moment. Harper Lee und die Familie Peck waren jahrzehntelang eng befreundet. Wir hören dazu Cecilia Peck, die Tochter Gregorys, die sozusagen mit Atticus Finch aufwachsen durfte. You know, I think I got to really grow up with Atticus Finch. You know, of all the girls in the world who wish they had Atticus as their father, I got to have him. And I think he became Atticus, and Atticus became him. Maybe it informed the way he parented myself and my brother. He really, you know, if he had been that lawyer in the 1930s in the South, he would have taken on that case. He would have been Atticus. Die Welt betrachtet Harper Lees Roman Der Nachtigall als ein Meisterwerk der US-amerikanischen Literatur. Der Roman gilt literarisch wie gesellschaftspolitisch als bedeutsam, da er wesentlich dazu beigetragen hat, die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung sichtbar zu machen. Ein grandioses Buch. Millionen Menschen lieben es, natürlich auch viele Musiker. Und so spielen wir nun eine der Musikbands, die sich bei ihrer Namensgebung von den Charakteren des Romans haben inspirieren lassen. Die Boo Radleys aus England, zwischen 1988 und 1999 aktiv. Wir hören Wake Up, Boo.